In der Lederhosen steh da, mitten in Manhattan, wo ich noch nie war. Die Leute schauen grantig, das Bier schmeckt hantig. Da wird man klar, wenn ein keiner kennt, stellt man sie vor. Und ich sing! Ich komm aus dem Lande Tirol. Ich berg so hart und Griff ist toll. Ich vermiss mein einmal einmal. Ein Heimatland, ein Heimatland Tirol. Netter, das Bier schmeckt besser. Es sagt grüß Gott, ich komm aus dem Stubaital. Und er sagt, ich komm aus dem Lande Tirol. Die Berg so hoch und tief ist toll. Ich vermiss meine Heimat immer. Der Heimatland, der Heimatland Tirol. Ich komm aus dem Lande Tirol. Die Berg so hoch und tief ist toll. Mein einmal einmal, der Heimatland, der Heimatland, die Ruhe. Der Heimatland, der Heimatland, die Ruhe. Und wenn man heut einer kommt und mir erklärt, dass Heimat nix bringt, dann nimm ich mit ein paar Schritt. Und zwar so lang, bis er mit mir singt. Und ich sing. Ich komm aus dem Lande Tirol.